Die waren unterwegs, die haben von ihren Konzerten gelebt. Und da hat jeder einen Monat sein Gehalt gehabt, muss man sagen. Das heißt also, dass du dann entweder nur so ein bisschen Tourzeit das Glück hast, dass du rauskommst? Nee, das hat mit den Touren gar nichts zu tun. Das war von vornherein die tote Hose überhaupt, denke ich mal. Das hat nur Nerven in Kraft gekostet. So. Aber die Spielregel ist wieder anders. Die Spielregel ist die, dass irgendjemand mit dem Selbstbewusstsein von Gott persönlich in eine Senderin geht und sagt, ich bin's, leh das Ding dahin und leh das mal auf. Und hör dir das mal an. Den Typ so lange bequatscht, bis es einen Bach auf und runter geht. Das muss laufen. Nicht, dass du da ein halbes Jahr spielst, also ich bin gar nicht. Die Leute kennen dich, ja, vielleicht kauft ihr ein Konzert, noch mal eine Platte oder so. Aber das bringt dich mit ins Radio. Und das bringt dich mit ins Fernsehen. Und was ihr gebraucht hätten, wäre ein Insertermin in einer guten saarländischen Sendung, im Fernsehen die Geschichte wäre gelaufen. Nicht so am Rande, so in der Kultur oder sonst was. Sondern mehr in so, also was gibt es im saarländischen Rundfunk? Am besten im Date in sowas wie hört diese Sendung nur 5 und 2 ZDF Drehscheibe oder wie das nennt. Ja, ja. Ein Termin und du bist reich. Da musst du rein. Muss nicht spielen. Muss gar nicht spielen können. Es gab viele Leute, gibt, die sich heute mit Platten Millionen verdienen, die noch keine Note lesen können. Das ist das Üben, das Üben, das alles, was hat, klar, das bringt, macht dich besser. Außer man ernährt dich nicht. Ernähren du dich nur so, die Brutalität zu sollen, ich bin der Beste, und das dann nach irgendeinem Typ in irgendeinem Sender volle Kanarin zu kriegen. Mhm. Ja? Das habe ich im Interview im September gemacht. Beim Radio habe ich zu dem gesagt, wissen Sie, eigentlich haben wir immer schon saugute Musik gemacht und saugute Texte. Ja, Was war das denn? Das war ein französischer Sender, aber halt, ja, das ist auch nicht das Ding gewesen, ganz einfach, weil das halt diese Piratsender war. Der Ding ist mittlerweile auch schon zu, ne? Ja. Ja, vorhin. Wer hat das Interview gemacht? Boah. Ein älterer Typ. Also ich erinnere mich daran, dass ich mit Lufthansa beim Südwestfunk war. Na? In dem Gebäude da rumgelaufen bin mit denen. Und mir da die Redakteure abgeklappert haben. Mir die Redakteure abgeklappert haben. Und halt in den Raum gekommen sind. Wenn du jetzt anfängst, dann bin ich nachher kalt und du nachher warm. Wo ist ein Jugendredakteur von die kann ruhig krasseln, das macht gar nichts. Nee, bitte. Wo so ein Jugendredakteur halt gesitzt hat, mit der seine Tagespackung neuer Platten in die Hand gedrückt hat. Das waren 40 Platten oder was? Da ist der Hingang, hat die Schallplatten nur gehört, die Platte aufgeht, Schallplatten nur, hat 5 Takte gehört, das nächste Lied, 5 Takte, das nächste Lied, 5 Takte und so weiter. Da muss ich hin. Muss dem Typ einfach, muss dem das Ding an den Kopf knallen. Am besten direkt, alles was er verkaufen soll im Radio, das muss ich ihm vorbeten. Ne? Das muss so gut sein, dass er irgendwie denkt, ah, okay, das ist jetzt irgendwie wichtig und der Lied nicht mitkriegen, wird so einer mit und der andere sagt, ich kann es entdecken. So kann ich es entdecken. Also man muss den Leuten irgendwie den Eindruck dann vermitteln, dass du meinst, das sie also jetzt der Fachmann ist. Ja. Ich soll ja können, was mich im Moment auch total reizt, wenn man jetzt mit einem neuen Programm hat, wo ich den Jungen sage, ich will das tun und so. Und wir machen ein saugutes Info hier. Ja. Aber mit Top-Biller und wenn der ganze Spaß 500 Mark kostet, scheißegal. Ja. Allein wenn der das in die Hand hält, sieht es saugut aus. Ja. Und dann gehe ich dorthin. Aber es muss ja irgendwie abgeschlossen sein. Es muss irgendwie draus erkennen sein, was ist jetzt das und das. Schublade. Du musst in die Schublade direkt in den Kopf schieben. komplett. Ja, ja, das finde ich schon vor. Lufthansa, wir sind damals gelandet beim, am Schluss in der ganzen Geschichte, sind wir dann im Südwestfunk 1 gelandet, beim Unterhaltungsprogramm. Ne? Mhm. Weil die in Südwestfunk 3, die haben gesagt, deutsch-bayerische Musik spielen sie in der Stunde einen Titel. Mhm.